Lucky. Fred. Guten Tag. Hallo, frohes neues Jahr. Ja, dir auch. Das wird ein super Jahr. Ich bin auch davon überzeugt, wenn man uns vor einem Jahr gefragt hätte, wie wir 2014, hätten wir auch gesagt. Ukraine, fast Krieg. Zivile Luftfahrt. Soziale Bewegung, je irrer, desto Bachblüte. Gauk. Wie war Weihnachten? Lass uns über Weihnachten 2015 reden. Lass uns nach vorne schauen. Wie wird Weihnachten sein? Ich werde es schaffen, auch 2015 den Baum zu entsorgen mit der Orangenschleife an der Spitze. Preisgruppe B, Nordmantanne, aber günstig. Das bis zum Ende der Feiertage dran zu haben. Verwandte haben behauptet, sie hätten gedacht, ich hätte das als Schmuck extra dran gemacht. Weil es in Wirklichkeit natürlich eine günstig Fichte war. Auch schön. Die 3 Tage durchgejubelt hat, dass sie nicht ein Ikea-Möbel wurde. Ich war bei Knut. Ich werde 2015 nach Weihnachten nicht zu Knut, Ikea oder irgendeinem sonstigen... Ich habe gelesen, gestern totales Verkehrschaos im Indopark. Ja, 1 Kilometer Stau sogar in den Hörfunknachrichten. Ich habe an der Kasse gestanden und habe immer so, mir sind das Volk, wir sind, weil da gehört es hin. Keiner macht mit, keiner. So, ja, das war die Vorausschau aufs Jahr. Genau. In diesem Jahr 2015 haben Uli Jörges vom Stern und Nikolaus Blome von dem Bildspiegel geschrieben, tritt die Kanzlerin zurück. Sie macht es noch die Halbzeit und übergibt dann sich und das Amt. Und das muss Blome jetzt jedes Jahr schreiben, damit er irgendwann damit recht hat. Na, er hat sich auf 15 festgelegt, auf 2 Jahre. Und die anderen haben dann alle geschrieben, stimmt ja gar nicht, denn Super Sigi Gabriel schmeißt hin, weil er auf der Höhe des Ruhms von Steinmeier, auch da eine kleine Fehlkalkulation, ja. Also wenn die Sozis jetzt hinschmeißen würden, würde es, glaube ich, auf Steinmeier zulaufen. Dann müsste ich ja schon wieder ins Fernsehen und ihn fragen, ob er manchmal an Murat Kurnaz denkt. Ja, das hast du toll gemacht damals in dieser ARD-Sendung, wo du dich als Bürger eingeschmuggelt hast. Genau, der junge Mann im karierten Hemd. Ja, Gauk hat ich glaube, dass Gauweiler nach Gauks persönlichem Solo-Kriegserklärung an Russland, da hat Gauweiler ja anschließend den wissenschaftlichen Dienst des Bundestages beauftragt mit einer Expertise zu der Frage, ob Bundespräsidenten einfach so losquatschen dürfen oder ihre Rede vorlegen müssen. Das verschwand ein bisschen im Nirvana. Tendenziell dürfen sie nicht einfach eine Außenpolitik erfinden. Und so wirkte die Weihnachtsansprache von Gauk, nämlich ich sehe mal zu, wie ich mit pastoralem Geschwätz und völliger Kenntnis und Praxisfreiheit von Telepromptern, er guckte immer so, ich dachte die ganze Zeit, Herr Gauk, rechts neben mir sitzt heute keiner, gucken Sie mich da mal an. Also da flackerte doch das Auge über die Prompterzeile, schwache Performance, während dann im Grunde die Fallhöhe bereitet war, beziehungsweise die Aufstiegshöhe für eine Neujahrsansprache von Frau Merkel, der die Taz auf dem Titel gratulierte. Danke, Frau Merkel. Sie hat seine Rede gehalten und sie hat bei Pegida ordentlich drauf gedroschen und hat die christliche Botschaft kontrastiert zu diesem Amtland-Thema. Und das war im Wesentlichen die Rede, die man von einem Bundespräsidenten erwartet hätte. Vielleicht hat Blome recht. Und sie macht jetzt, also ist auch schon lange kein Bundespräsident mehr zurückgetreten worden. Adenauer wollte ja vom Kanzleramt ins Präsidialamt wechseln, aber eigentlich, weil Union und FDP gesagt haben, Alter, es reicht jetzt irgendwann auch mal. Und es hat aber nicht geklappt, weil er zusätzliche Kompetenzen, also so eine Verhindenburgung des Bundespräsidentenamtes wollte. Mal gucken. Der Blome ist ja ein Fuchs. Wo schreibt der Bäcker Blome? Damit sind wir schon beim Thema. Lucky, wie konnte es passieren, dass du als Angehöriger der jungen, wilden, aufstrebenden Generation kein Hooligan, kein Pegidist bist, sondern deine Bewegung heißt Bogestra, ne? Meine Bewegung oder auch meistens nicht Bewegung heißt Bogestra, genau. Und, das ist mein Stillstand. Und versucht sich am öffentlichen Personennahtransport, ich hätte fast Nahtod gesagt. Ja. Ja. Das Nahtod ist, schreibt man N-A-T-O mit einem D, ne? Ja, genau. Nahtoderlebnis. Das ist Bochumer gegen Strahlenwaffen oder wofür kämpft ihr da? Bochumer gegen Straßenbahnen ist das. Mhm. Okay, das funktioniert. Das funktioniert relativ ausführlich, ja. Mhm. Also du hast es hier auf dem Menüzettel geschrieben. Ich sag mal ganz offen, ich finde es eher nicht so gut. Hooligans gegen Salafisten. Ich sehe es kritisch. Ja, es hat so eine ganz merkwürdige Entwicklung gegeben in den letzten Monaten. So Religion ist plötzlich wieder ein Riesenthema, obwohl der Papst gar kein Deutscher mehr ist. Man versucht sich so an Religionskritik, aber dann hauptsächlich erstmal nur an Islamkritik. Mich erinnert das ein bisschen an diese Debatten um den Sympathisantensumpf. Also wo man als Linker auch gleich im Grunde RAF-Terrorist war. Weil man klammheimliche Freude. Klammheimliche Freude, ne? Mescalero-Aufruf und der ganze Krempel damals. Und das muss man denen zugutehalten. Es gibt für religionskritische Leute kein genuines Gefäß mehr. Das war tatsächlich mal der deutsche Liberalismus, also Bismarck-Kirchenkampf. Und da haben die liberalen Parteien gesagt, strengste Trennung von Kirche und Staat. Das hat die FDP nicht durchgehalten. Also sie hat jeden Kruzifix-Quatsch dann mitgemacht, ist also auch in diesem Punkt in Ehren zu Recht gescheitert. Aber wenn ich mich heute kritisch mit der Nonne im Klassenzimmer, mit der Burka, mit den Islamisten auf dem Schulhof auseinandersetzen will, dann bin ich sofort bei Pegida, Montagsirren und eben nicht mehr bei einer, ja, es gibt keinen demokratisch verfassten Zusammenhang mehr, wo ich mich da anlehnen kann. Was ich ja ganz schön fand, gerade so vor Weihnachten, ist, dass es plötzlich so eine Rückbesinnung auf die Weihnachtsgeschichte gab, dass also quasi die Weihnachtsgeschichte als Kritik an Pegida und als Gegenargument direkt vorgetragen wurde, weil halt gesagt wurde, Entschuldigung, es sind Juden, die als Flüchtlinge irgendwo unterwegs waren und bei Arabern unterkommen. Das und konterkariert ein bisschen mit dem Facebook-Post von irgendwelchen Pegida-Leuten, die gegen eine angebliche Umbenennung des Weihnachtsmarktes protestierten, in Jahresendfest oder so. Mit der Begründung, wir feiern Weihnachten seit 4000 Jahren so. Die haben sich richtig warm geschunkelt auf den Erlöser. Zur Wahrheit gehört eine Nuance mit rein, dass RTL, wenn sie Marktführer waren und da, wo sie bis heute Marktführer sind, dies im Osten stattfindet. Also selbst zu Zeiten, als es ZDF noch nicht der total hippe Jugendsender war und RTL immer Marktführer war, kam die Basis für diese Zahlen aus dem Osten. Und im gleichen Moment, in dem das ZDF Marktführer ist, seit, ich glaube, einem Jahr ununterbrochen. Seit die Champions League haben, ne? Zweitens, die da drüben immer noch am liebsten RTL gucken. Drittens, wie das Finanzministerium die Idee zu haben, jetzt aber mal den öffentlichen Rundfunk ganz abzuschaffen. Und viertens, und das ist mein Punkt, nicht zu fragen, was zum Fuck treiben die Sender, die da geguckt werden? Also warum kann man an der Stelle nicht auch mal sagen, liebe Bertelsmann Stiftung, das ist ja toll, dass du Untersuchungen für viel Geld und mit hohem wissenschaftlichen Anspruch in Auftrag gibst, wie es zu Pegida kommen könnte, aber die Kohle, sowas zu bezahlen, hast du davon, dass RTL echt Geld verdient? Du könntest auch einfach sagen, ey, mach mal ein anderes Programm. Ich habe eine interessante Theorie gehört, warum es gerade so in Dresden floriert, weil also die Theorie war, dass Dresden immer schon so einen merkwürdigen Opfermythos sich selbst gegenüber hatte oder die Dresdner, weil die ja auch ihre Bombardierung immer begehen in einem Ausmaß, also dass die Neonazis in Dresden begehen diese Bombardierung. Ja, Bomber Harris und so. Ja. Mhm. Und dass Dresden irgendwie so ein Ort wäre, wo man sich immer als Opfer fühlen würde. Ja. So jetzt als Kollektiv. So die Stadt Dresden ist irgendwie der Ort. Ich kann das nicht beurteilen, weil ich die Sprache nicht spreche. Ja, ich weiß es auch nicht. Man versteht es halt nicht. Die waren auch in der DDR so, man lässt die Berliner mal machen. Also ihr one of a kind, dann beziehen sie sich auch noch auf ihre Monarchie. Ja, alles schön und gut. Ich muss da mal mit meinem türkischen Gida Pazari-Händler Murat sagen, ich stich nichts gerufen. Also ihr wolltet in diese Bundesrepublik beitreten, ihr habt sie beim Beitritt halb zertrampelt. Ich hier von der Ortsgruppe Heimatvertriebener Alte BRD bis 89 sage, ich brauche euch nicht. Es tut mir sehr leid, dass ihr keine vernünftige Revolution hingekriegt habt, sondern euch das von dem Kohl auf den Teller pürieren lassen musstet. Ihr wolltet es, jetzt habt das Ruhe. Die haben meine Heimat zerstört, nicht ich ihre. Meine kleine Bundesrepublik, wo natürlich auch es noch ein Asylrecht im Grundgesetz gab, die gibt's halt nicht mehr. Ja. Wem tue ich denn mal leid? Ich möchte sogar sagen, wem tue ich denn mal leid? Es ist ja völlig kindlich. Da laufen Leute rum und sagen, Mama und Papa haben Neger lieber als uns, das geht aber nicht. Das ist eine vordemokratische Haltung. Das kann ich auch verstehen, wenn man Faschismus und DDR-Sozialismus nahtlos hintereinander hatte und praktisch 80 Jahre keinen Grundschulunterricht in Demokratie. Ist das mein Problem? Das sind auch Leute, also es heißt ja dann immer so die Mitte der Gesellschaft und sowas. Und ich denke dann halt, es gab da diese sehr schöne Umfrage von Panorama vor Ort, wo dann eine Frau sagte, sie würde aber jetzt nicht nächstes Jahr Weihnachten in die Moschee gehen wollen. Wo ich auch so dachte, boah, das ist jetzt aber irgendwie sehr kurz gegriffen, wenn nicht irgendwie auch dumm. Also was man da an O-Tönen hört von den Leuten, ist so ganz merkwürdig. Ich kann und will mir das immer nicht vorstellen, weil ich natürlich irgendwie in meiner eigenen Elfenbeinturmblase lebe mit Akademikern um mich herum und aufgeklärten Menschen. Ja, und der immer Job als erstaunt Journalist, bin, was eigentlich da draußen so dieses Volk so denkt. Der Job als Journalist ist aber eben wegen meiner leider die Themen so aufzugreifen, dass die Leute, die uns bezahlen, das auch kapieren. Da ist man dann doch wieder beim öffentlich-rechtlichen Prinzip. Das heißt, wir haben Mist gebaut. Die laufen da rum. Es gibt diese legendären 0,2% Moslems in Sachsen und sie fühlen sich aber bedroht und sie können nicht übersetzen, was wir hier vornehmen in unserem intellektuellen Elfenbeinturm wissen, nämlich da, wo tatsächlich das Thema anliegt, sagen wir mal hier im Ruhrgebiet oder in Frankfurt oder in Metropolen mit vielen Menschen oder mit einfach viel Fluktuation in der Bevölkerung, da geht man damit um, da verliert man auch die Angst, sondern sagt, boah, die Aische super Hintern und der Murat auch ein super Hintern und Aische dazu noch hochbegabt. So, die kenne ich und dann ist es überhaupt kein Problem mehr. Also NPD-Wähler sind grundsätzlich nicht Arbeitslose oder Hartz-Empfänger, sondern sind Eigenheimer, die noch ein Auto haben und Höllenangst, was zu verlieren. Also man muss sich, glaube ich, auch die Wahlergebnisse bei der Landtagswahl in Sachsen im letzten Jahr angucken, wo dann die NPD einfach mal so 81.000 Stimmen gekriegt hat oder die AfD 160.000. Das heißt, da ist schon in doch sichtbarer Zahl so ein Publikum, das Protest bis Pogrom wählt. Ja, was ja noch mehr erschüttert ist, dass die zweitgrößte Zustimmung in der Pegida-Zielgruppe soweit umfragen, dass, hallo, sind Sie bei Pegida und welche Partei würden Sie wählen? Da bin ich mal gespannt, was man für ehrliche Antworten kriegt. Also die zweithöchste Zustimmung hinter AfD hat die Linkspartei. Da geht es also offenbar um die beiden Parteien gemeinsame Protestattitüde. Und da ist man bei dem Punkt, dass über Harz und über sprudelnde Steuereinnahmen und Hochkonjunktur und Elch die Griechen verarscht, die innere Verteilung in der Bundesrepublik nicht gut organisiert ist. Das heißt, die Leute haben gar nicht begriffen, dass die Kohle, die sie jetzt vielleicht gerne noch haben wollen und den Migranten nicht gönnen, die ist hier. Die ist nur innerhalb dieser Gesellschaft falsch verteilt. Und da fliegt denen, glaube ich, auch um die Fresse, dass die Linke in dem Punkt eher so eine Protestattitüde vertritt, als klar zu sagen, es geht um Verteilungsgerechtigkeit innerhalb dieser Gesellschaft. Ja, man sagt ja immer, Geschichte wiederholt sich nicht, es sei denn als Farce. Ist dir mal aufgefallen, also 1990 ist Deutschland Weltmeister geworden, es war eine Zeit des Umbruchs. 1991 gab es die ersten fremdenfeindlichen Anschläge, ja. Hüngse, Hoyerswerda, 92 brannte Rostock-Lichtenhagen. 2014 ist Deutschland Fußball-Weltmeister geworden. Es gab damals von BAP diesen schönen Schlager, denn wir sind wieder wer. Erste Zeile, wo man auch hinguckt, nur noch Deutschland. So penetrant, wie ich es noch nicht kannte. Ist das Zufall oder baut sich das tatsächlich aufeinander auf, dass Deutschland als Fußballnation irgendwie Erfolg hat und dann sagen alle, ja, hier der fröhliche Patriotismus. Also jetzt sind wir schon mal gewohnt, Fahnen zu schwenken, jetzt können wir auch noch Fackeln dazu nehmen. Es gibt ja diesen, ich glaube Walter Jens hat das als erster gesagt, diesen Gründungsmythos der alten Bundesrepublik 54 im Berner Bankdorf-Stadion. Ja. Wo man auch sehr schön nach dem Abpfiff hört, wie Herbert Zimmermann an Robert Lemke übergibt, damals Sportchef des BR, später eitriges Beruferaten. Und dann wird die deutsche Hymne gesungen und man hört trotz der morbiden Aufnahmetechnik der frühen 50er, dass die nicht wissen, ja okay, welche Strophe. Und die eine Hälfte singt über alles und die andere. Inwieweit das jetzt gesamtnational nach der Wiedervereinigung noch gilt, inwieweit die DDR heimlich Mitweltmeister geworden ist, sollen die Leute sagen, die da gelebt haben. Ich glaube in der Tat, dass die Kunst jetzt sein wird, eher wie Frau Merkel, denn wie Herr Seehofer oder Herr Tauber, Stellung zu nehmen. Denn der Sprung von dem, was da gequatscht wird, im wahrsten Sinne des Wortes, hin zu handeln, der findet ja im Moment nur deswegen genau nicht statt, weil es in Sachsen überhaupt, es gibt keinen Ort, der gewaltsam anzugreifen wäre, Gott sei Dank. Das spricht, was so Leute angeht, echt für Getrennthaltung, also muss ich mir selber widersprechen. Es gibt aber erste Meldungen jetzt gestern in der Taz, dass es nach einer Pegida-Demonstration in Dresden tatsächlich Übergriffe auf Schüler mit Migrationshintergrund gegeben hätte in einem Einkaufszentrum unter dem Applaus der umstehenden Bevölkerung. Ja, das ist wie ein, das ist der klassische Rattenversuch. Ne? Wenn der Versuchsleiter in den Käfig immer noch und immer noch und immer noch eine Ratte sperrt, dann wäre es logisch, dass irgendwann die nächste Ratte den Versuchsleiter beißt. Tatsächlich fressen die sich gegenseitig auf. Hab ich jetzt Peginesen mit Ratten verglichen? Weiß ich nicht. Es kommt ja dann immer die Frage auf, muss man jetzt mit diesen Leuten reden? Muss man denen zuhören? Ich bin da sehr unschlüssig. Also ich glaube, du hast recht, dass die Medien versagt haben, denen vorher irgendwie mal die Welt zu erklären, dass die da tatsächlich stehen und irgendwelchen Verschwörungsblogs und sowas glauben oder so Wahnsinnigen wie Broder oder Matusek, die dann sagen, ja, hier überall Islamismus sieht man ja. Klar hat man jetzt auch wieder gesehen an Weihnachten überall Halbmonde in den Fenstern. Ja, es ist schon die gerechte Strafe für die Spiegel, Fokus, ARD, Themenwoche Rassehygiene mit Sarrazin. Es kam mir so römisch-dekadent vor, dass man sich zufrisst mit diesen Thesen und anschließend haut man sich die Reiherfeder in den Hals und sagt, jetzt kotzen wir den ganzen Anti-Islamismus wieder aus. Zu spät, der ist nun mal drinne. Und klar, es ist auch eine Rache für den Bundestagswahlkampf, der von Schlandketten und Stinkefingern gehandelt hat, statt von dem, was den Leuten am Herzen liegt. Das war eine abgesprochene Omerta. Also Schäuble und Schröder haben dann irgendwann mal auf nachrangigen Wahlkampfveranstaltungen gesagt, nach der Wahl reden wir übrigens wieder über Europa und über die Eurokrise und über Finanzierungsungerechtigkeit. Da sagen die Bürger, ja, könnt ihr machen, dann kriegt das halt hinterher in der Eiter-Version auf den Tisch. Ja, und jetzt haben wir den Salat. Müssen wir den jetzt zuhören? Also hätte man 1929 mal so ein bisschen in die Bevölkerung reinhören müssen und sagen, wie ist denn hier so die Stimmung? Also was Anfang der 30er Jahre schiefgegangen ist, ist eben nicht nur Heiner Geißlers legendäres der Pazifismus der 30er hat und dann kommt Schwurbel, Schwurbel und am Ende sind die Pazifisten an Auschwitz schuld, was er heute auch nicht mehr so sagt. Was er eigentlich am liebsten niemals so gesagt hätte. Der letzte Streik vor Hitler war ein gemeinsamer Streik von NSDAP und KPD in der Berliner U-Bahn. Bahnstreik. Und ich sag noch Geschichte, wiederholt sich. Ja, Achtung. Und ich glaube, dass die innere Lüge der Zentrumspartei, der Adenauer-Partei damals, das seien ja die Radikalen an den Rändern schuld gewesen. Da muss man wirklich den Hut vor der Merkel ziehen. Also vielleicht läutet sie ihr eigenes Verderben an, weil irgendwann die konservativen Parteien, CDU, CSU, das nicht mehr mitmachen werden. Aber jetzt wirkt sie für mich zum ersten Mal wie jemand, der sagt, ich habe mich da festgelegt und zwar nicht opportun, sondern tatsächlich von einem christlichen Werthintergrund. Da hat sie mehr Mut als Gauck. Und das finde ich ist auch eine zentrale Lehre, dass sich die Konservativen nicht belügen können mit, das ist uns alles so passiert, Machtergreifung. Der Hitler kam und hat sie ergriffen. Nee, die Zentrumspartei hat, also Adenauers Partei damals, hat dem Ermächtigungsgesetz zugestimmt, aktiv. Das deutsche Bürgertum hat sich den gesucht. Und da hätte ich jetzt in der Tat Hoffnung, dass die nicht mehr so plemplem sind. Mich erinnert das ja alles so ein bisschen an die Tea Party-Bewegung vor 5 Jahren in den USA, wo auch plötzlich die Konservativen im Rückgriff auf irgendwelche traditionellen Motive, die Boston Tea Party, sich hingestellt haben und gesagt haben, so, nee, jetzt reicht uns das hier aber alles. Und mit selbst zusammengebastelten Fakten und einigen Pappfiguren, Sarah Palin, die wir hier hinstellen, machen wir jetzt mal hier unsere eigene Bewegung auf und sind jetzt einfach mal gegen diesen sozialistischen US-Präsidenten Obama. Also ein historischer Rückgriff wäre ja tatsächlich die Wiedergründung der Zentrumspartei. Zu sagen, wir sind die Partei, die damals vieles nicht gewusst hat. Das fehlt uns ja in den Medien. In Amerika ist es ja auch letztlich so, dass Fox News nicht nur O'Reilly hat, also einen in Deutschland würde man glaube ich schon sagen rechtsradikalen Moderator oder Russ Limbaugh, seine 30 Radiostationen, sondern da moderiert Frau Palin direkt selber. Diese Polarisierung linker Sender, rechter Sendung haben wir nicht. Ist aber eine mögliche Zukunftsperspektive nach diesem Jahr auch der Medienschelte, Journalie, Systemmedien, Lügenpresse. Das ist auch die gerechte Strafe dafür, dass die Privatsender überhaupt kein Politik- und Zeitgeschehen machen und die Öffentlich-Rechtlichen am Gängelband der Parteien, die in ihren Gremien sitzen. Und dazwischen irgendwo lungert die Wahrheit. Die Leute gucken Stern-TV und denken, das ist ein politisches Magazin. Das heißt, die öffentlich-rechtlichen Journalisten müssen sich ganz dringend entscheiden, whose side are you on? Ich fürchte, die öffentlich-rechtlichen Journalisten haben sich entschieden, auf welcher Seite sie stehen. Und kriegen jetzt die gerechte Strafe. Ja, aber das lässt, also ich meine, so jeden Abend möchte sich Thomas Roth in Tagesthemen auch nicht entschuldigen. Also das fand ich erstmal einen guten Akt, das zu machen. Und die ganze Ukraine-Debatte ist die Explosion von etwas, was jahrelang gegärt hat. Im Herbst entscheidet der Bundestag mit über 70% Mehrheit Verlängerung des Afghanistan-Mandates. Eine Woche später liegt eine Forsa-Umfrage vor. Über 70% der Deutschen sind dagegen. Und das hat man mal so gären lassen, weil es offenbar als Operettenkrieg wahrgenommen wurde. Jetzt, eine Stufe schlimmer, geht es um die Kriegsgefahr auf europäischem Boden, geht es um das nationale Trauma, Russland oder Sowjetunion oder wieder Russland angreifen, nie eine gute Idee. Jetzt fliegt ihnen das um die Ohren. Das heißt, sowohl die Medien als auch die Politik sind weit von der Bevölkerung entfernt. Ja. Jetzt ist aber die Frage, ist das, was die Bevölkerung, also die breite Masse denkt, ist das wirklich eine gute Idee, auf die zu hören? Also nehmen wir mal an, Pegida wäre jetzt tatsächlich zumindest regional die vorherrschende Meinung, die breite Masse, das wäre tatsächlich Ausdruck der Gesellschaft und der Bevölkerung. Also müssen wir immer auf die Bevölkerung hören? Einfach mal so gefragt. Die Massenmedien haben ja nicht die Aufgabe, den Leuten was einzutrichtern, sondern haben die Aufgabe, die Menschen zu enteinzeln. Also dass zum Beispiel der Migrant mit dem Pekinesen reden kann. Das wäre toll. Und das ist überhaupt nicht gelungen. Der Migrant hat seine Medien, der Pekinese hat seine Medien und alle hassen mehr oder minder aufeinander ein. Was können wir jetzt machen, jetzt wo das Kind im Brunnen ist? Ich glaube, es macht sich von alleine. Der Bedeutungsniedergang der klassischen Medien geht ja einher damit, dass im Netz alle möglichen neuen Medien entstehen. Podcasts zum Beispiel? Ja, hochwertige Podcasts, also zumindest von einem habe ich gehört. Und das ist sicherlich auch ein schöner Warnschuss für alle Euphemisten, die sagen, jetzt gibt es das Internet und jetzt wird es nie wieder Diktatur geben. Das ist schön schiefgegangen, sowohl in Hinsicht auf NSA und Five Eyes und JCHQ. Und das ist natürlich auch schiefgegangen, weil die erste wahrnehmbare soziale Bewegung halt die Montagsirren waren und die zweite ist Pegida. Aber das sind Vorgruppen. Und dass man mit diesen Mitteln was auf die Beine stellen kann, unabhängig von den, wie wir es sozusagen Taz-Gründergeneration, wir haben es damals bürgerliche Medien genannt. Also das ist sehr ähnlich zu Pegida. Dass man sagt, das, was wir meinen oder unsere Themen, unsere Anliegen kommen in den herkömmlichen Medien nicht. Wir müssen jetzt selber welche gründen. Und da steht das Internet in der Gegend rum und sagt, mach doch. Du hast aber natürlich andererseits auch die Möglichkeit, im Internet direkt und sei es nur über Facebook-Like und Online-Petitionen und sowas dagegen Stellung zu beziehen. Also es gibt ja jetzt eine Petition gegen Pegida, wie auch immer das jetzt umgesetzt werden soll und sowas. Aber es ist als Statement schon mal ganz gut, dass da ein paar hunderttausend Leute schon mal unterschrieben haben. Es ist ja dann immer von dieser unpolitischen Jugend die Rede und sowas, nur weil halt nicht mehr 500.000 im Bonner Hofgarten stehen. Ich glaube aber, die Bereitschaft ist durchaus vorhanden, wenn jetzt die Pekinesen hier bei uns vor der Haustür stehen würden, dass dann ganz viele Leute auch sagen würden, na okay, dann gehen wir jetzt auf die Gegendemonstration, damit die Zahl höher ist als die der Demonstranten. Und dass es durchaus eine Bereitschaft gibt, sich noch politisch zu äußern und auch zu sagen, das finde ich jetzt aber nicht gut, was da stattfindet. Erfahrungsgemäß geht der Impetus, der Antrieb von denen aus, die unter den herrschenden Verhältnissen leiden. Ich glaube, dass die Pekinesen vor allen Dingen unter sich selbst leiden. Aber ob das jetzt die akademische Jugend hier ist oder ob das einfach die Verarschen des Harzprozesses sind, also da liegt Potenzial, da liegt die Kraft, weil die Leute sagen, wenn ich jetzt nichts mache, ist der Kühlschrank leer. Das wäre eine Eskalation. Da könnte die Politik jetzt beweisen, dass sie was leisten kann. Jetzt wünscht man sich irgendwie so einen Bundespräsidenten wie Johannes Rau. Ja, versöhnen statt spalten. Das ist auch der seltene Fall der Umkehrung deiner goldenen Regel, weil die Wolf-Kampagne praktisch die Farce war, die dem Drama vorausging, der Ukraine-Kampagne. Also bei der Wolf-Kampagne waren sich auch alle ganz schnell einig, ja, der ist doof und stinkt und außerdem kriegt er Bobbycars geschenkt. Und da war dieses Gut-Böse klar, da gab es für den Mann auch kein Gegenan mehr. Und dann dachte man schon, mein Gott, das war jetzt aber ein Warnschuss. Und nachher schrieben ja auch alle, ja, es ist nicht so gut und vielleicht haben wir, aber die anderen haben, die Bild hat viel mehr übertrieben und so. Und kaum war das gesagt, ging die Ukraine los mit Putin ist böse und alle anderen sind lieb. Und das ist viel gruseliger. Also leid mir das für Herrn Wulff persönlich tut, weil schlechter als Gauck war der auch nicht. Man kann nicht schlechter sein als Gauck, schafft man nicht. Was nehmen wir denn mit aus diesem Jahr? Also mein Sohn hat so ein Buch, in das wir reinschreiben können, wir Eltern, wie so seine Entwicklung ist und sowas. Und auf der ersten Seite ist halt dann irgendwie so, ne, wann wurde ich geboren? Was war am Tag meiner Geburt oder um meine Geburt herum in der Welt so los? Ja. Und seit einem halben Jahr sitze ich vor diesem Absatz und denke so, das kann ich jetzt nicht wirklich da eintragen. Also es ist ja, folgendes, es wurden irgendwelche Zivilflugzeuge abgeschossen und ja, nee. Das ist nur für dich und deine Frau. Vergiss es. Also als meine Mama mir mit großer Rührung im Auge meine ersten Schuhe überreichte, an deren Abnutzung deutlich abzulesen ist, dass ich die ersten zwei Jahre meines Lebens auf dem Po durch die Bude gerutscht bin. Das war ein tränennaher Moment. Und weil meine Mama davon so gerührt war, dass sie die dann 40 Jahre verwahrt hatte, mag ich die Schuhe inzwischen. Die interessieren mich eigentlich in Dreck. Es war für meine Mama ganz emotional. Und ich habe meinen Sohn zum 18. Geburtstag unter anderem eine DVD brennen lassen von der Sendereihe, die ich damals moderiert habe und an der ich an dem Tag von dem lieben und großartigen Kollegen Wolfgang Korun vertreten wurde, weil ich ja halt im Kreißsaal bei meinem Sohn war. Und die ist, glaube ich, mit dem Geschenkpapier in den Müll gegangen. Das hat mir genau gar nicht interessiert. Vergiss es, mach es für dich. Okay. Ich habe mich 2014 gefreut, dass wir schöne Podcasts gemacht haben, dass Holland bei der WM Dritter geworden ist. Ja. Größter Erfolg seit 26 Jahren. Ja. Und worüber hätte ich mich noch freuen sollen? Ich finde gut, dass die Spritpreise gerade so niedrig sind. Ja. Ich habe erfahren, dass das nicht nur für uns praktisch ist, wenn wir tanken, sondern dass das auf lange Sicht auch dazu führt, dass der IS weniger Einnahmen hat, weil die ja Ölfelder kontrollieren. Dass wir quasi gerade billig tanken gegen den Terror. Ja. Das finde ich schon mal besser als rauchen gegen den Terror, weil es ja nach dem 11. September gab. Genau. Warum sollte die Ostukraine Putin anheimfallen, wenn ich zum Zigarettenholen auch mit dem Auto fahren kann? Muss man doch mal kritisch fragen. Ja. Ne? Also den macht es ja auch. Ich fahre seitdem auch viel mehr Auto, seit ich das weiß. Natürlich. Es sind so viele Leute gestorben letztes Jahr. Kommt mir das so vor? Ich bin ja 53 Jahre alt und jetzt sind so viele dabei, wo ich sage, och, das ist ja fast meine Generation. Oder Frank Schirmacher. Das ist die Deko meines inneren Wohnzimmers, die Leute, die da so alle am toten Tisch sitzen, am Walhall. Ja. Also für dich sind es doch wahrscheinlich irgendwelche alten Säcke, wo das biologisch nachvollziehbar ist, dass sie sterben. Ja, wobei, also... Um mal zu sagen, Piet Sieger, Maximilian Schell, Heinz Schenk, Karl-Heinz Böhm, Frank Schirmacher, Bobby Womack, Dietmar Schöner, Robin Williams, Peter Schollatour, Joachim, wen wollen die noch in die Talkshows einladen? Leere Stühle. Ist gut, dass Wetten, das abgesetzt wurde, ne? Per Augustinski, Siegfried Lenz, Ralf Giordano, Udo Jürgens, Joe Cocker. Das fand ich auch das erste Mal, dass Joe Cocker ein Cover von Udo Jürgens gemacht hat. Patsch am nächsten Tag. Das tatsächlich Gruselige ist ja, Udo Jürgens ist ja auf Platz 2 der ewigen Bestenliste bei Wetten, das mit 15 Auftritten. Mhm. Und Joe Cocker hat aber auch 9 Auftritte. Und sie sind ja einen Tag auseinander gestorben. Und ich war in großer Sorge um Peter Maffay, der die ewige Bestenliste bei Wetten, das mit 17 Auftritten anführt, dass der jetzt am dritten Tag dann auch noch nochmal nachlegt. Aber wenn wir über würdige Kandidaten reden, wie oft war Wolf Biermann mal Wetten, das? Ich glaube gar nicht. Ne? Nee. Kriegt jede Halle leer, das wusste ich. Thomas Gottschalk. Für mich ist ja Udo Jürgens also wirklich eine Legende, jemand, der dieses Wort verdient. Hm. Ich habe so drüber nachgedacht, so der ganz seltene Fall von jemandem, der mich mit meiner Großelterngeneration verbindet. Also von jemandem, den alle drei Generationen kennen. Meine Mutter war selbst als 17-Jährige auf einem Udo-Jürgens-Konzert. Hm. Es gibt ein Foto aus der Lokalpresse. 17 Jahre blondes Haar. Das sie in der ersten Reihe zeigt. Ja. Hatte auch Karten noch für die anstehende Tournee. Das ist gruselig, wenn man überall noch die Plakate sieht und steht noch mitten im Leben drauf. Ja, und das ist jemand, den meine Großeltern nicht nur kannten, sondern auch schätzten, der ja auch ein bisschen jünger ist als meine Großeltern selbst. Und dessen Popularität, aber auch dessen Talent bis in unsere Generation reinreicht. Und ich habe mich dann gefragt, wen gibt es da sonst noch jetzt, der irgendwie so drei Generationen verbindet und wen... Oder mit dessen Lied Ehrenwertes Haus man eigentlich in 3,5 Minuten Pegida erschießen könnte. Ja. Diese Spießergestampfe da. Davon mal ganz ab, von der inhaltlichen Dimension, die bei ihm, glaube ich, die häufig unterschätzt wurde auch. Ich glaube, es gibt viele Leute, die in so einer Schlager-Spießer-Welt aufwachsen oder leben, die inhaltlich eine ganz andere Meinung zu vielen Dingen haben, als Udo Jürgens sie in seinen Liedern, die sie selber gut finden, eigentlich vertreten hat. Das ein guter Schlager ist, was du so als Schlager weghören kannst. Und wenn du es zweites, drittes, viertes Mal hörst, kapierst, okay, da sind noch zweite, dritte, vierte Ebenen drüber so. So wie Asterix halt letztlich dann wegen des kleinen Idefix geil ist, weil du das beim 18. Lesen erst merkst, was der jetzt wieder für einen Schabernack treibt. Und das finde ich ja bei Jürgens. Das war ja ohne Not. Also sicherlich gab es irgendwie so eine Willy-Brandt-Euphorie, in deren Folge er dann textlich wahrnehmbarer wurde, eckiger wurde. Aber das Ding hat er ja auch durchgezogen. Mhm. Also auch da, als es nicht mehr sicheren Applaus gab. Das fand ich sehr respektabel. Er ist auch einer der Miterfinder des apokalyptischen Schlagers. Ja, mit der Apokalypso im Grunde. 1000 Jahre sind ein Tag, uns Kindern der 80er bekannt als Titelsong von Es war einmal der Mensch. Ja, ich weiß es nicht. Gebt euch Mühe. Bringt neue tolle Leute hervor. Vielleicht ist aber auch Deutschland jetzt oder hier dieses Zentraleuropa gerade gar nicht der Gärbrunnen, in dem sowas passiert, solche Talente geschmiedet werden. Ich glaube ja auch, es gibt so ein merkwürdiges Medienexil. Also ich merke das gerade in meinem Umfeld. Die Leute gucken amerikanische Fernsehserien und die gucken die im Internet oder bei Netflix oder sowas. Und Jetzt kann sich die ARD noch so viel Mühe geben, gute Fernsehserien zu machen. Der Tag hat auch für uns nur 24 Stunden. Und wenn wir gute amerikanische Fernsehserien sehen können, wenn es technisch einfach ist, wenn wir in der Lage sind, amerikanisches oder britisches Radio zu hören, wenn wir Podcasts hören können, wenn wir Last Week Tonight mit John Oliver gucken können, dann brauchen die deutschen Medien das im Prinzip gar nicht mehr zu machen. Weil sie müssten ja besser sein als John Oliver, damit man sagt, okay, ich gucke jetzt nicht John Oliver, sondern ich gucke jetzt irgendwie das deutsche Äquivalent dazu. Ich glaube, inhaltlich würde es Not tun, auch Deutschland mal so auseinanderzunehmen. Andererseits gibt es dafür auch noch Kabarettisten wie Volker Pispers oder die Anstalt im ZDF, wo inhaltlich und humorvoll noch genug passiert, dass man sagen könnte, okay, also wir müssen die Hoffnung nicht ganz aufgeben. Aber auch was Zeitungen angeht, wie viel ich selbst und meine Bekannten im Guardian lesen, in der New York Times, einfach weil es online verfügbar ist, und wie viel weniger wir dann in deutschen Medien lesen und wie viel weniger wir diese Medien, diese deutschen Medien gefühlt auch brauchen. Also das heißt, letztlich stehen jetzt die deutschen Qualitätsmedien vor dem Problem, dass sie quasi aus dem Ausland abgeschafft wurden. Verstehst du, was ich meine? Ja, solange es kein Leichtlohndumping ist, ist es doch super. Also es gibt natürlich die Sprachbarriere, die du meisterst, was viele dann nicht können oder zumindest mühevoll finden. Und es gibt dann noch mehr Rücksichtslosigkeit gegenüber Leuten, die an diesem globalisierten Diskurs nicht teilnehmen können. Also möglicherweise hast du da auch schon einen Zipfel für diese vermeintlich sozialen, eigentlich asozialen Bewegungen. Dass die informierte Elite, die weiß, wie das alles zusammenhängt und dass Pegida großer Unsinn ist oder so, die Jungs da haben keine Chance, das zu kapieren. Ja, und das führt eben im Umkehrschluss womöglich auch zu einer Entzweiung zu dieser Gesellschaft, zum stärkeren Auseinanderklaffen. Zersplitterung, das ist richtig, eine Zersplitterung. Ja, weil hier leben halt ganz viele Menschen, die medial eigentlich im Ausland leben, die über das Internet jetzt die Möglichkeit haben, amerikanische und britische Nachrichten zu lesen, zu gucken, zu hören. Die aber auch sagen, der deutsche Diskurs ist doof, da steige ich aus. Also das sind sozusagen displaced Weltbürger. Ja, oder die sagen, okay, was ich noch mitnehme, ist der deutsche Feuilleton-Diskurs und ist so hier Schirmacher und fortfolgende. Irgendwie die aber mit der Lebenswirklichkeit von ganz vielen anderen Leuten einfach nichts mehr zu tun haben. Also ich gucke kein Nachmittagsfernsehen, ich gucke kein ProSieben. Und ich glaube, dass letztlich das, was übrig bleibt hier an deutschen Medien, was dann so konsumiert wird, ist dann halt ganz weit weg von unserem Elfenbeinturm. Ich bin jetzt depressiv, sollen wir Schluss machen? Lass uns doch noch, können wir nicht irgendwas Positives hervorheben, kulturell? Ja. Lass uns noch ein bisschen. Ich bin dafür, dass wir nach dem vollkommenen Desaster der Jury des Wortes des Jahres, die so Schiss hatte vor Putin-Versteher oder Pegida oder irgendein Wort, das tatsächlich explosionsartig an den Himmel geschossen ist, irgendwas genommen hat, was keiner kennt. Wie ist es? Lichtgrenze. Ich habe beim ersten Auftauchen dieses. Und ich glaube, ihr seid 2015 gut beraten, wenn ihr keinen Widerspruch einlegt, sondern einfach vollstreckt, was ich, der erhabene Meister, jetzt dekretiere, um weder politisch zu sein, noch irgendwo anzustoßen oder auch nur von jemandem verstanden zu werden, wird das Wort des Jahres 2015 Fickbolzen. Ja, das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist nichts mit Putin. Da sind auch die Rechtsradikalen begeistert und es spricht sich einfach gut. Versuchen Sie es daheim selber einmal, Fickbolzen. Ja, des Wortes bis 2038 durch. Und dann können die Deutschlehrer sich an der Nase spielen. Nicht jedoch am Fickbolzen. Diese Gesellschaft für deutsche Sprache hat auch irgendwie offensichtlich ausschließlich die Bild-Zeitung gelesen oder so. In der ich glaube, es ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. In der Top 10 tauchen noch Gott sei Dank auf. Was, also, haben das ist alles ausgedacht. Das hat sich die Bild-Redaktion ausgedacht. Und Wahnsinnig. Toll. Die Bezeichnung für Klaus Wieselski. Mhm. Fickbolzen. Wir hatten bei Facebook und Twitter noch ein bisschen gefragt, was eigentlich so das Unwort des Jahres für unsere Hörer, für die Menschen da draußen ist. Willkommenszentren wurde zum Beispiel genannt. Wow, das ist echt. Hat, glaube ich, erwischt, ja. Was zu tun auch mit Wirtschaftsflüchtlingen und sowas, dieser Themenbereich. Lügenpresse wurde mehrfach genannt. Ja. Abendland. Putin-Versteher ist vorne mit dabei. Ja. Wie ich auch finde. Ich finde schon, die Herleitung ist schon so bösartig, weil es spielt ja offensichtlich auf Frauenversteher an, was ich eines der verachtenswürdigsten Worte so der Welt finde, ja. weil damit immer so mitschwingt. Man könnte Frauen verstehen. Oder so. Wenn diese Unwortjury, die ja eine politische Abspaltung ursprünglich mal der Wortjury war, weil denen schon das zu kommod zuging, ja, ich glaube, Putin verstehe einfach, weil es polarisiert, weil man sagen muss, so war die Debatte in diesem Jahr. Man kann ja dann diese Wortwahl super finden, wenn man sagt, ja, Putin verstehe, find ich wirklich doof. Oder man kann die Wortwahl begrüßen, wenn man sagt, das ist tatsächlich der Versuch, eine ganz normale humanistische Haltung zu diskreditieren. So ist das Mehrheitsklima im Moment in diesem Land. Mein Wort des Jahres ist Lukas. Echt? Ja. Heil mein Lokomotivführer. Mein, bist du eigentlich in der Gewerkschaft, der Lukas-Gewerkschaft? Ich stehe Bahnstreiks kritisch gegenüber. Ja. Weil ich finde... vor allen Dingen stehen, ne? Weil es fährt ja eh nicht. Ja. Wobei, was ich sagen muss, ist bei diesem Bahnstreik, also beim zweiten, wo dann doch ein paar Züge fuhren, ich bin noch nie Zug gefahren, der so pünktlich war, der so leer war. Also das funktionierte wirklich reibungslos. Wenn die damit beweisen wollten, dass die unverzichtbar sind, ist das nach hinten losgegangen. Das ist so ähnlich wie mit der Berliner S-Bahn, die auch nie funktioniert, wo man dann spät aber doch die Erkenntnis bekommt, wenn man 20, 30, 40 Berufsjahre täglich 30 Mal den Ruf hört, zurückbleiben bitte. Irgendwann funktioniert's. Ich finde das schwierig, solche Streiks, die so ein ganzes Land lähmen können, weil ich das unfair finde, weil die quasi einen Hebel in der Hand haben, den andere Berufe, die mindestens genauso wichtig sind wie Pfleger, Sozialarbeiter, sowas alles, die haben nicht so einen Hebel. Und wenn die nicht arbeiten, dann fällt das nicht wirklich auf in der Bevölkerung. Also es fällt den Betroffenen auf, aber es ist halt nicht so ein Stillstand, du hast nicht die Bilder davon und sowas. Und deswegen finde ich es unfair, wenn man so einen Hebel hat, den dann auch einzusetzen. Also man kann natürlich argumentieren, wenn man so einen Hebel hat, dann soll man das auch nutzen für die eigenen Interessen und sowas. Aber aus der Art der Berufe entsteht halt so eine ungleiche Verteilung von Macht. Mit großer Macht kommt große Verantwortung, um hier mal Uncle Ben zu zitieren. Jetzt wird's aber grundsätzlich. Und ja, machen wir den Sack noch auf. Uns geht's ja nur so gut, weil vorher Leute, die Hebel hatten oder weil Leute sich einen Hebel beschafft haben und Löhne hochgetrieben haben, wo ich jetzt nur noch sage, ja okay, das Honorar nehme ich auch. Ich muss das selber nicht verhandeln und diesen Konflikt nicht eingehen und lass mich auch ungern überreden, in irgendwelche Konflikte reinzuklettern. Nur es gibt viele Leute, die tun das einfach nicht, also auf der Intensivstation oder auf der Frühchenstation einmal die Kelle sinken zu lassen, das geht halt nicht. Und es ist großartig, dass die Leute das nicht machen. Umgekehrt, dieses Problem der Verteilungsgerechtigkeit haben wir, weil die Gewerkschaft zur Bedeutungslosigkeit degeneriert ist. Ja. Also, dass der Staat jetzt sagt, die Tarifpartner sind sowas von morsch, dass wir den Mindestlohn machen müssen, das gehört ja auch eigentlich zu den schlechten Nachrichten. Nö, da bin ich anderer Meinung. Ich möchte mehr Geld. Außer für diesen Podcast. Ja, aber wenn wir jetzt mehr Geld haben wollen würden, ja, dann würde das die Lokführer null interessieren. Es würde auch niemandem auffallen, wenn alle Journalisten aufhören würden zu arbeiten. Ja, im Moment eh. Die Lokführer haben ja unter anderem dafür gestreikt, dass sie auch die weniger machtvollen, weil austauschbareren Kolleginnen und Kollegen mitvertreten. Ja. Und das war doch solidarisch. Nee. Klaus Weselski ist eine geile Sau, auch wenn er kein Deutsch kann. Endlich mal ein Sachse, der was anderes sagt. Dann lass uns doch diese Podcast beschließen. Ja. Und so können wir es beschließen. Ja. Ja. Ihr findet uns bei Facebook unter facebook.com/Lucky und Fred. Ja. Oder dich jetzt auch bei Facebook? Ja, da gibt es einen von anstelligen Praktikanten betriebenen Avatar. Ja, Lucky, es war mir ein Vergnügen. Mir auch. Wir sagen vielen Dank. Das nächste Mal versuchen wir in kürzerer Zeit wieder. Da müssen wir auch nicht zwei Jahre behandeln. Ja. Und verabschieden uns von uns, von euch. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Ich war noch niemals in New York. Ich war noch niemals auf Hawaii. Ging nie durch San Francisco in zerrissenen Jeans. Ich war noch niemals in New York. Ich war noch niemals richtig frei. Einmal verrückt sein und aus allen Zwängen fliehen. Unfried. Eine Produktion von Lukas Heinzer und Friedrich Küppersbusch.